Ich glaube, dass ich sagen kann, dass ich nicht weniger als irgendjemand sonst um diese Entscheidung auch gerungen habe. Weil das so ist, kann ich mit voller Überzeugung Sie alle bitten, stimmen Sie dem Antrag des Bundesfinanzministeriums zu.